Aufgabe 1.3a. Sie hören den Anfang von drei Anrufen nach Deutschland. Anruf 1. Hotel Arabella, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Green von der Firma Midfast, Birmingham. Ich möchte gern Informationsmaterial über Ihre Konferenzeinrichtungen. Bei wem müsste ich das bestellen? Einen Moment bitte, ich verbinde Sie mit der Bankettabteilung. Mit welcher Abteilung bitte? Mit der Bankettabteilung. Danke. Anruf 2. Hedemann GmbH, guten Tag. Guten Tag. Arup, Luna Print, Kopenhagen. Es geht um die Reklamation wegen einer mechanischen Presse, die Sie uns geliefert haben. Mit wem spreche ich am besten darüber? Ich verbinde Sie mit dem Kundendienst. Bleiben Sie am Apparat. Schmidt, guten Tag. Guten Tag. Ist das der Kundendienst? Ja, worum handelt es sich bitte? Es geht um eine Reklamation wegen einer mechanischen Presse, die Sie uns geliefert haben. Wie ist Ihr Name bitte? Arup, Luna Print, Kopenhagen. Könnten Sie mir bitte die Bestellnummer angeben? Die Bestellnummer ist 183-1b. Vielen Dank. Und was ist das Problem? Anruf 3. EOC Normalien Lüdenscheid, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Bethmann, Firma Arco Paris. Ich rufe wegen einer Rechnung an, die ich gerade bekommen habe. Wer ist dafür zuständig? Ich verbinde Sie mit Herrn Weyer von der Buchhaltung. Entschuldigung, wie war der Name nochmal? Weyer. Danke. Weyer am Apparat? Guten Tag, hier spricht Bethmann, Firma Arco Paris. Ich habe eine Frage zu Ihrer letzten Rechnung, Nummer 781a. Dafür bin ich leider nicht zuständig. Da sprechen Sie am besten mit Frau Weiß. Bleiben Sie am Apparat, ich verbinde Sie weiter. Danke.